Lieber Wanderer, willkommen zu einer neuen Folge des Greifenklau Podcast. Der einzige Podcast, auf den noch Grind stolz wäre. Heute mit Christophorus und Greifenklaue. Nach langer Pause. Altgewohnter Runde. Der Grund. Toll. Traumhaft. Wir müssen den Winter-OPC verlosen. Beziehungsweise wir müssen erstmal den Schnellstarter verlosen und haben gedacht, dann gucken wir doch mal, was war so in letzter Zeit los und was war denn im Rollenspiel- und Fantastikjahr 2016 los. Schön gesagt. Ja. Ich muss auch unbedingt beginnen. Es drängt aus mir heraus. Ja, lass dich da nicht bremsen von mir. Ich habe ein zweites Mal, diesmal ohne dich, Beyond the Wall gespielt. Mhm. Es war etwas kurzfristig und konkurrierte mit einem 3D-Dungeon, den ich vorbereitet habe. Habe ich diesmal das Abenteuer Feenhandel gespielt, was ja keine Übersetzung ist, sondern von Daniel Neugebauer von System Matters höchst selbst geschrieben wurde. Vorab habe ich mir gedacht, dass das Abenteuer halt... Also es hat, finde ich, einen entscheidenden Nachteil, der aber beim Spielen... interessanterweise niemandem aufgefallen ist, ganz im Gegenteil. So besser. Nämlich, man schafft ja das Dorf am Anfang und danach geht man sofort aus dem Dorf weg und hat ganz wenig Bezüge zu dem, was man erschaffen hat quasi. So. Das ist natürlich ein bisschen schade, aber ich muss sagen, dass mit dem Feenhandel, was so ein bisschen, was man sich so ein bisschen von der Stimmung her, oder was ich mir zumindest so vorgestellt habe, wie Alice im Wunderland, das ist schon sehr cool gemacht. Trotzdem haben sich einige positive wie auch negative Seiten von Beyond the Wall gezeigt, fand ich sehr interessant. Und zwar sehr interessant zu sehen, was ist, wenn Beyond the Wall auf Power Gaming trifft. Das heißt, man. Das geht auch. Ja. Also, ich meine, ihr habt das ja auch schon. Also ihr habt ja auch durchaus Gebäude erschaffen, die vielleicht für euch von Vorteil sind, aber da war das, wir haben in einer rollenspieligen Runde gespielt und der Werte Siko war dabei und sein Sohnemann und der ist auf jeden Fall ein begnadeter Powergamer, dem kann man auch immer sowas zum Testen geben, das ist ganz hervorragend geeignet. Ja, denn zum Beispiel hat er sich, weil er ein Dieb sein wollte, erstmal eine Diebesgilde erschaffen. Oder dann haben wir hier zum Beispiel eine Schmiede oder ein Laden für magische Gegenstände. Also als er da einmal damit angefangen hatte, ging das dann nur in diese Richtung weiter plötzlich. Ja, oder hat sich dann noch ein Taylor, den Dieb, als eine wichtige Person erschaffen. Das war ganz interessant zu sehen. Wobei natürlich... Taylor oder Dieb, er gibt es vor, aber das heißt ja nicht, das könnte natürlich genauso gut sein, größter Konkurrent sein. Oder die Diebesgilde muss nicht unbedingt auf seiner Seite stehen. Das habe ich dann, also insofern klappt das, dieses Konzept nicht so ganz. Oder beziehungsweise man kann damit durchaus gut umgehen. Ja, also das sind so, das war noch eine interessante Beobachtung, dass auch das dass es das bei Beyond the Wall gibt einerseits und andererseits, dass es trotzdem funktioniert. Ja, worum geht es bei Feenhandel? Der Knecht des Wirtes ist im Keller, beziehungsweise um genau zu sein, soll sich da eingeschlossen haben, ist allerdings in Wahrheit verschwunden. So, so. Und ja, falls du es nochmal spielst, ich beschreibe nur mal sehr grob, wie die Stationen sind. Mhm. Also zum einen war es ganz schön, dass am Ende wurde noch Logan der Wirt erschaffen, so dass die Bezugsperson, dass ich das halt gleich mit eingebaut habe und die Namen ausgetauscht habe entsprechend. Old Man Logan. Ja. Und naja, die Charaktere werden dann zu Hilfe gerufen, weil sie halt gute Freunde von dem, der entführt wurde. Ganz kurze Frage, ja. Also grundsätzlich ist das jetzt ein Abenteuer aus der Erweiterung? Oder ein separates? Ist immer noch aus der Grundbox. Ja, auf In die Ferne kommen wir, denke ich, auch nochmal zu sprechen. Das gehört auf jeden Fall auch zu den Rollenspiel-Highlights 2016, neben Beyond the Wall selber. Ja, naja, wir kommen dann in den Keller, Dort hat man einen ersten Kampf gegen Riesenratten, ganz klassisch. Den habe ich auch quasi zelebriert. Durchgezogen. Nee, weil der ist nämlich sehr sinnvoll. Die Riesenratten sind relativ schwach und man kann halt erstmal die Kampfmechanik kennenlernen, wie da die Initiative ist. Und jeder hat erstmal seine Kampfwerte geordnet auf dem Bogen stehen, falls es zu weiteren Kämpfen kommt. Das war Kampfsommer allerdings gar nicht so viel. Die märchenhafte Stimmung wurde doch recht schnell aufgenommen. Genau, als erstes muss man dann sozusagen durch den Tunnel hinterher flitzen, hat dort allerlei Hindernisse, kleinere Hindernisse oder Begegnungen zu überwinden. Unter anderem gibt es da eine Stelle, wo man schon in der Feenwelt ist und quasi die Baumwurzeln wie Tentakel oder sich zumindest im Hin- und Her wiegen, wie mit einem Eigenleben. Und genau, wir hatten interessanterweise zwei Diebe und zwei Hexen, zwei Magier dabei. Zwei Diebe heißt, der eine war Waldläufer, ja, aber der als Diebeskonzept. Ja, naja, jedenfalls, der hatte zum Beispiel verstricken gewirkt, aber andersrum wirken wollen. Also zum Beruhigen statt zum dass die Leute festhalten. Das war also ganz eigentlich eine coole Idee. So, konnte man auch ganz leicht durchführen. Gerade bei Beyond the Wall ist halt nicht so, sag ich mal, wie bei Pathfinder, wo das sehr eng definiert ist, aber auch sein muss, weil es dann halt auch tausend andere Zauber gibt. Bei Beyond the Wall eine gute Idee. Und mit einer Probe, die Zauber werden ja auf Intelligenz oder Weisheit abgelegt, konnte das dann auch gelingen. So haben sie das relativ leicht überwunden. Ja, das war... Genau, wir hatten zwei ältere Spieler, einen rollenspieligen Neuling und zwei ganz junge Spieler. Und der ganz Junge hatte die Idee mit den Wurzeln, das war also eine coole Sache. Ja, mit den Goblins, die dann später da rumhausen, wurde dem Goblin noch mit dem Bierfass geholfen, das wegzuschleppen. Und der Goblin wurde nicht erschlagen. Ja, das war schon mal erstaunlich. Und da habe ich dann aber quasi, ich habe schon in-game das so gesagt, wie das sein soll. Sie haben ihm dann sozusagen so, hast du einen Tipp für uns, wie kommen wir denn da am schnellsten hin und bla. Und dann so in-game macht es auch Sinn zu sagen, ja, lasst es euch auf möglichst wenig ein im Feenwald. Wobei das natürlich so... lasst auf euch bitte auf möglichst viel ein, damit möglichst viel passiert. dann habe ich mich so, eigentlich blöd, aber na gut. Jedenfalls, sie hatten dann sogar schon eine Verbindung zu der Hexe, weil sie in Erfahrung gebracht haben vorher, dass die, genau, sie hatten eine Oma, die sie öfter gepflegt haben oder geholfen haben, und die hat ihnen erzählt, dass früher in dem Dorf die Misha gelebt hat und dann aber oder ab und an ins Dorf gekommen ist und dann aber verschwunden ist. Und die lebt jetzt auf der anderen Seite im Hexenwald. Hm. Ja, aber die haben sie natürlich dann auch gleich umgangen. Was total. Ja. Dann haben wir aber zum Glück noch einen reichlichen Haufen an Zufallsbegegnungen, die man einbauen kann. Unter anderem ein weißer Hirsch, der sich im Dornengebüsch gefangen hat. Und natürlich haben sie geholfen. Zumindest der junge Robin. Sehr schön. Also er hat sich mal auf wirklich alles eingelassen. Und wie gesagt, das war auch gut. Sonst wäre das ziemlich schnell durch gewesen. Dann sind sie zum Beispiel noch zu Ruinen gekommen, wo dann ein wo ein Oger war, der nicht traurig, sondern der auf seinen Spiegel gestarrt hat. Sein Spiegel. Sein Spiegel, genau. Und ja, der war eben bereit, ihnen zu helfen, wenn sie ihm einen anderen Spiegel geben. Und auf die Nachfrage, ob er weiß, wo man denn einen Spiegel findet, wusste auch, dass er in der Nähe eine Kröte lebt, die quasi auf einem Spiegel sitzt. Und da möchte er aber nicht hin, weil die ist ihm zu schleimig. Naja, jedenfalls, so Robin überredete den Oger, ihn da in die Nähe zu bringen. Und der Rest der Gruppe wollte den aber erst nicht, denn ist noch einer hinterher. Und ja, die Kröte, das war dann der zweite Kampf tatsächlich. Die Kröte wurde versucht zu besiegen, aber da sie zu zweit waren, gab es tatsächlich ein Verschluckungsopfer und noch eins. die beiden sind dann, und der Ungar wollte ja nicht helfen, dass dann, als die Kröte dann einmal in seine Richtung hüpft, ist panisch davon gerannt. Ach ja, und da hat sich, genau, der zweite Charakter, der da noch lebte, versucht festzuhalten, aber ist dann leider runtergefallen und wurde dann auch von der Kröte weggehapst, aber die Kröte hatte sie dann wieder ausgespuckt, sprich, sie haben dafür die den Punkt ausgegeben. Man hat ja in Beyond the Wall 3 oder 5 Schicksalspunkte. So, ich dachte, sie hätten sich ja ganz cool von innen nach außen geschnitten. Ja, da gibt es auch die Möglichkeit tatsächlich. Aber das Problem war, nachdem die Kröte sie gehapst hatte, sind sie tatsächlich schon bewusstlos gewesen. Ach so. Ja, naja, also jedenfalls wachten sie dann im Loch der Kröte auf, die dann. Ich überleg gerade, ja, die Kröte war weg, aber der Spiegel, genau, der Oger hatte den Spiegel schon zwischenzeitlich die Hand gedrückt bekommen von einem der Charaktere. Es war halt so ein großer, mannshoher Spiegel, Kröte draufgesessen, aber ein richtiges Riesenvieh, ich habe sie so kuhgroß beschrieben, weil sie auch Leute verschlucken kann, also. Ja, so stand ihnen der Oger denn, als sie dann zur Ruine zurückgekehrt sind, schlussendlich bei. Die anderen waren schon, haben schon den Goblinmarkt erreicht und fleißig gehandelt. Achso, und ganz am Anfang hatten sie noch die Begegnung, dass eine Nymphe in einem See saß. Und da, die hat einen der Charaktere dazu gebracht, hat ihn verzaubert mit falscher Freund, dass er ihr eine Fiole von dem Blut des Feenkönigs bringt. Da hat sie Siko erwischt. Das war klar. Ja. Auf dem Goblinmarkt selbst, da gab es wirklich allerlei skurrile Dinge. Es gibt hier eine schöne Liste, sie ist relativ kurz, ne? Kannst du was für sich. Im Angebot Elfenaugen, die es dir erlauben, im Dunkeln zu sehen. Oder dein Herzenswunsch, ne? Für einen Preis. Was hat man da? Eine gelernte Sprache zum Beispiel. Oder derjenige, der dich daheim begrüßt. Ja, und zum Beispiel einer der Charaktere hatte betont, dass er unter einer Kapuze sein Gesicht verbirgt. Für dein Gesicht verrate ich dir, wo deine Meisterin ist. Ja, mache ich. Und dann hat er, es muss auch ein schönes sein, dann hat er ein schönes Elfinnengesicht verpasst bekommen. Nee, das will ich nicht. Ich möchte lieber ein männliches Gesicht haben. Was muss ich denn dafür? Dann ist, ja. Vor mir dann mal geboren. Ja, zum Schluss war es tatsächlich. Die erste Person, die sich in ihn verliebt, zuzüglich seinem Neugeborenen. Also, von der Hintergrundgeschichte, genau, unser Timon zum Beispiel, der hatte ausgewürfelt, dass sein Vater in seiner Kindheit aus dem Dorf verbannt wurde. Und später hat er ausgewürfelt, dass er um Geld bettelt. Und außer da konstruiert, dass er obdachlos ist, also sein größter Herzenswunsch ein Haus ist. Wir reden aber von seinem Ingame-Vater. Ja, richtig. Und genau, und das Haus hatte sich halt, war sein Herzenswunsch. Das, ich weiß gar nicht, was er dafür geopfert hat. Ach genau, das war der Erste, der ihn zu Hause begrüßt, der ihn daheim begrüßt. Genau, und dann fragte noch jemand, ja, ist das jetzt, wenn er wiederkommt, oder der Erste, der ihn an der Tür seines neuen Hauses begrüßt? Das ich hervorragend. Ja, auf jeden Fall habe ich das dann so realisiert. Dass als er zu Hause war, hat er eine Erbschaft bekommen. Über ein Haus, einer Stadt, in der größeren Stadt in der Nähe. Das heißt, da könnte man jetzt, wenn man jetzt weiter spinnen will, sozusagen, drumherum spinnen, wer denn da eigentlich verstorben ist. Vielleicht ist er sein Vater, vielleicht war sein Vater eine wichtige Person und ist zu einer wichtigen Person geworden oder vielleicht auch ganz wer anders. Ne? Also, oder vielleicht ist diese Person ja wirklich nur aufgrund dieses Wunsches nach dem Haus gestorben oder wie auch immer. Kann also schon noch schöne Sachen draus konstruieren. Der Goblinmarkt hat richtig, richtig Spaß gemacht. Genau, da waren erst zwei Charaktere alleine, bis die anderen dann endlich mit dem Oger hinterhergekommen sind. Aber es gab reichlich Wünsche zu erfüllen. Sehr schön. Ja, achso, und einer, es gibt noch einen Namenshändler. Und da haben sie doch tatsächlich. Da die Idee dahinter ist eigentlich, dass sie den Namen des Feenfürsten da in Erfahrung bringen können. Da wäre auch die Chance bei der Nymphe gewesen. Aber der wollten sie halt nicht beistehen. Und der hat sie dann einen von ihnen verzaubert. Ne? Und deswegen. Ja. Da hätten sie da vielleicht nochmal gesagt, aber nee, haben sie aber nicht. Und deswegen habe ich. Nur gut. Und da sind sie auf die Idee gekommen und haben sich dann aber den Namen der Nymphe besorgt. Das war auch nicht schlecht. Ja, genau. Ja, und dann, sie hatten zwischendurch noch, durch einen Zufallsweg noch eine Elfendame kennengelernt, ein Elfenmädchen, das einen jungen Falken an einer Schnur führt und der sich verfangen hat, den sie befreien konnten. Und die hat ihnen Gegenzug geholfen, in den Palast zu kommen. Und ja, dort sind sie dann dem Feenfürsten gegenüber. Naja, sind dann tatsächlich auf eine der möglichen Lösungsideen auch gekommen, oder relativ schnell, haben ihn nämlich nach kurzem Gespräch doch zu einem Spiel aufgefordert, also zu einem Duell, zu einem Wettbewerb. Das hat sich der Feenfürst natürlich nicht nehmen lassen und der kleine Robin hat halt dem Spiel, ohne die Regeln zu kennen, sofort eingewilligt, was natürlich auch schön war. Also konnte ich das genauso durchziehen, wie es hier steht. Und, oder wie es hier vorgeschlagen ist, dass unter anderem ein, dass man den Fürst mit einer Speise beeindrucken soll. Und ja, natürlich bekommt er Tag für Tag die feinsten Speisen. Und naja, dann gibt's da, sehen Sie tatsächlich auch, hatten gute Ideen. Genauso gibt es dann einen quasi im Garten und in der Schatzkammer noch einen Wettbewerb. Ja, die haben sie tatsächlich für sich entschieden. Und dann hätte der Feenfürst sie zurückgelassen. Und zusammen mit ihrem mit dem Knecht und ihrem Freund. Aber sie wollten ja gar nicht zurück. Sie hatten ja bei der Nymphe noch was zu erledigen. Der Preis für das Spiel, wenn sie verloren hatten, war ein Geheimnis des Dorfes. So, und jetzt kam einer auf die Idee, ich würde euch aber ein Geheimnis verraten, wenn ich einen Tropfen eures Blutes kriege. Ah, der Fürst. Okay, hat sich darauf eingelassen. Und so sind sie dann quasi ohne Kampf mit einem Tropfen des Blutes des Fürstes zur Nymphe gekommen. Und da sie von ihr noch keine Belohnung bekommen haben, haben sie sich von ihr erbeten, sozusagen zurückgebracht zu werden auf ihre Welt. Und mir ist sofort durch den Kopf geschossen, jetzt könnte ich eigentlich eine super Kugelgeschichte daraus machen. Das heißt, natürlich bringt sie die Charaktere zurück. Aber wie bei Kugel, so, der Magier sie ans andere Ende der Welt verbannt, hätte sie natürlich irgendwo zurückbringen können. Und es hätte eine ganze Kampagne daraus werden können, sozusagen, wie sie in ihr Dorf zurückkommen. Aber na gut, es war halt so ein schneller One-Shot fürs Ding. Deswegen dachte ich, okay, das reizt sich jetzt mal nicht aus, um auch die Erfüllung der Wünsche und so weiter noch erzählen zu können. Ja, aber es hat unheimlich viel Spaß gemacht. Es ist halt nicht, ich dachte erst so im ersten Moment, jetzt so viel, so ein bisschen Richtung Powergaming, jetzt wird es vielleicht doch sehr kampflastig oder die Stimmung wird nicht so umgesetzt und dann halt noch der in Häkchen mein Fehler, also ich würde es, naja, also so, jetzt habe ich ihn in den Kopf gepflanzt, lasst euch möglichst auf nichts ein. So, das hätte natürlich auch total schief gehen können, aber ja, es war halt im Gegenteil, es hat alles voll aufgegangen und sehr viel Interaktion. Ja, was haben wir denn bei dir? Ja, also Highlights gibt es eigentlich einige. Ich fange erstmal mit dem Highlight an, dass ich feststellen musste, dass ich alle meine Rollenspielrunden aufgelöst habe. Als ich gerade mal so drüber nachgedacht habe. Ja, erschreckend. Eigentlich schon, ja. Da fragt man sich natürlich, liegt es an mir? Oder einfach sind das jetzt die Umstände gewesen? Ich habe das jetzt einfach mal auf die Umstände geschoben. Ja, also es ist tatsächlich so. Also meine Pathfinder-Runden haben sich alle aufgelöst, wobei das eigentlich tatsächlich eigentlich nur eine Frage der Zeit war, weil das waren dazu Power-Gaming-Runden und die ja dann selber die Lust am Spielen verloren hatten und dann war das halt nur eine Frage der Zeit, bis ich dann letztendlich die Runde aufgelöst habe. Also ich bin ja selber ein bekannter Power-Gamer, insofern ist das ja, das Problem ist, man braucht ja auch immer eine Herausforderung und wenn die einem nicht geboten wird, dann bringt das beste Powergame. Eben. Und das waren ja halt vorgefertigt, also Abenteuerpfade, die wir ja gespielt haben, ja. Aber halt unter Berücksichtigung sämtlicher Regelwerke und Zusatzbände. Also man muss sich da unbedingt einschränken. Ja. Und ich habe in letzter Zeit einiges in Richtung Pathfinder und so weiter nachgedacht. Ich kann mir schon vorstellen, dass es halt sehr reizvoll ist für Leute, die jetzt gerne Pathfinder spielen, aber merken, es ist mir zu viel, sozusagen nochmal abzusatteln. Auf irgendwas in Richtung, ja, zum Beispiel Basic Fantasy. Ich habe es ja liegen, schon, wollte ich ja vorhin schon zeigen, aber jetzt habe ich die Gelegenheit. Das nicht ein super Übergang war. Ja. habe mir nämlich ein dickes Paket gekauft. Und das Allererstaunlichste ist, also ich meine, ist das Hardcover. Ja. Das sind 4 Bücher und möchtest du mal Pi mal Daumen schätzen, was das gekostet hat? Also alles neu, wohlgemerkt, nicht gebraucht gekauft. Frisch gedruckt. Also insgesamt? Alle Bände zusammen? Alle 5 Bände. 100 Euro? 30. Und das ist kein Sonderangebot, sondern das ist der Neupreis. Da denke ich mir auch, die sind ja auch bekloppt. Also das Einzige, was... Treibe mich selbst in den Ruinschnapper, fällt mir da gerade ein. Discord. Ja, die sind anscheinend bei Lulu eingestellt und zwar wirklich ohne selber daran Geld verdienen zu wollen, sondern zum Minimalpreis. Mhm. Bei Lulu kann man das ja so einstellen, ich möchte was weiß ich, einen Band selber einen Euro selber verdienen oder 5 oder wie viel auch immer. Und ja, wenn ich das halt auf 0 stelle, dann kommen auch wirklich günstige Preise raus. Und in der Tat. Ja, da war ich also auch sehr erstaunt, das ist von den ganzen OSR-Spielen halt das Spiel, was halt eigentlich von Richtung D20 kommt. Also sprich, halt sehr kompatibel noch zu Pathfinder sein müsste. Hm. Fand ich deswegen ganz interessant, mal reinzulesen. Es gibt auch so eine deutsche Version, wobei da noch die zum Teil noch Englisch ist. Und ich denke auch nicht mehr weiter übersetzt wird, aber nur hat halt einige Teile, die man auf Deutsch lesen kann. Die gibt es aber nicht im Druck. Ja. Ja, wollte ich mal einfach mal reingucken. Ja gut, es ist halt ein Lulu-Drücken und merkt, es ist ein bisschen gewellt und so. Ja, gut, aber für den Preis ist es absolut fantastisch. Nichts meckern. Ja, da wollte ich mal nächste Zeit ein bisschen ran. Ist ja vielleicht viel mehr gerade zum Thema Pathfinder. Ja, rein. Ein bisschen leichter nehmen. Also genau, ja. Ja, das ist also dann weggebrochen. Wir hatten das ja noch mal probiert über WhatsApp. Ja. Also mit einer neu firmierten Runde. Um das halt zu dezentralisieren, aber das hat sich leider auch als nicht so gute Idee. Also es lief eine ganze Weile eigentlich gar nicht schlecht. Aber irgendwann war die Lust weg. Ja, was heißt die Lust weg? Dann ist ja so, dass wenn man jetzt auf eine Aktion von jemandem wartet und der braucht dann 2-3 Tage dann dafür. Ach, ihr habt eine Forenrunde, ja, okay. Ja, also Forenrunde, also über WhatsApp, über Handy. Ja, halt, gut, ne? Das ist ja trotzdem furchtbar. Also das würde ich jetzt auch nicht. Also es gibt ja Online-Rollenspiel, aber das ist auch eine Art des Online-Rollenspiels. Aber wenn jetzt jemand Online-Rollenspiel sagt, würde ich da schon sowas wie ein Google-Hangout oder per Skype, eventuell sogar mit Sicht drunter verstehen. Nee, ich habe ja nicht online gesagt, WhatsApp. Ja. Ich denke, WhatsApp. Ich habe das schon gehört, WhatsApp, aber ich dachte, ihr habt damit irgendwas Sinnvolles getrieben. Naja, also zumindest haben wir das versucht. Es ist halt ähnlicher zu einem Forenrollenspiel und da ist ja genau das auch das Problem, dass so halt sehr lange Abläufe und vor allen Dingen das, was man halt in 5 Minuten erzählt, das hat man in 3 Tagen getippt sozusagen. Ja, also nicht, dass das Tippen 3 Tage dauert, aber dieser Austausch dauert halt sehr lange. Das hat dem Spiel dann auch das. Also und erst waren die Abstände sehr, sehr kurz. Ja. Ne? Und irgendwann aber, wenn einer gesagt hat, ja, mein Akku war alle, konnte jetzt nicht so schnell reagieren, plötzlich zieht das nach sich. Er zieht auch bei anderen dann plötzlich nach sich. Ja, vor allen Dingen, wie habt ihr es geregelt, dass denn jeder einmal nacheinander eine bestimmte Reihenfolge oder einfach so, wer gerade... Ne, wir haben also Konversationen quasi haben wir so, also wer gerade Lust hatte, konnte halt da quatschen. Heißt das Tippen oder Sprechen? Bitte? Heißt das Tippen oder Sprechen? Tippen. Okay. Dies Tippen. Und wenn es aber um Aktionen geht... Ich verweigere mich dieser Art, ja. Ja, du darfst da gerne was dazulernen. Ich fühle mich darin auch gerade sehr bestätigt. Das nur am Rande. Ich kann ja auch jetzt keine positiven Aspekte nennen, die das jetzt irgendwie unter Arme stutzen könnten. Wenn es jetzt nur so um Character-to-Character-Konversationen ging, dann konnte jeder tippen, wie er wollte. Ansonsten bei Aktionen wurde das halt dann mit Initiative ganz normal abgehandelt. Dann wurde es halt dann der Reihenfolge nach gewürfelt. Gewürfelt wurde dann immer per Roll 20 oder irgendwas. Ja, Würfel-App dann halt. Ja. Und der Tim, da unser Spielleiter, der hat dann immer, wenn wir uns bewegen wollten, dann hat er dann immer selber sich für sich da zu Hause einen Plan aufgemalt und hat dann unsere Aktionen immer vorgegeben. Also wenn wir gesagt, ihr könnt dann da und da oder da und da hin und dann, das hat also gesagt, ein paar Tage hat das gut funktioniert, dann hatte sich das auch im Sande dann verlaufen. Unsere Runde ist ja auch, oder Runden, unser wöchentliches Treffen schläft ja auch gerade so ein bisschen. Ja, wir haben auch keine Rollenspiele gespielt. Ne, wir haben Brettspiele gespielt, Also Rollenspiel ist da auch nicht mehr so viel. Ja, dann meine andere Pathfinder-Runde, die schläft auch schon wieder seit etlichen Monaten. Ja, ich stehe eigentlich aktuell komplett ohne Rollenspielrunde da. Das gab es in der Form auch noch nie. Nee, interessant. Also du bist gerne in einer meiner vielfältigen Runden. Ja, ne, das wird sich jetzt aufgrund meines neuen Arbeitsumfeldes. Kannst du deine Aktivität nach Wolfsburg verschieben? Das kommt. Das würde sogar gehen, ja. Ja, das passt stimmt. Ja. Das könnte sogar klappen. Ja, ansonsten, abseits. Lass mich nur ganz kurz, weil ich zu Online-Rollenspielen muss auch sagen, denn im Gegensatz zu dir habe ich mit richtigen Online-Rollenspielen Erfahrung gesammelt. Oh. Aber auch, also mit halbrichtigen Online-Rollenspielen. Jetzt kommt's. Nämlich unsere Pathfinder-Runde. Gibt es einen, der quasi jetzt wieder angefangen hat zu studieren. Wir sind ja durchaus unterschiedliche Jahrgänge, sage ich mal. Und das ist dann halt entsprechend nicht immer vor Ort. Und der wird dann ab und an halt mal online dazugeschaltet. Also per Video. Ah, okay, per Skype. Skype, glaube ich. Oder? Ja. Genau. Ist halt immer sehr lustig. Aber es ist ganz okay für uns, die hier sind. Ich weiß nicht, wie aufregend das für ihn ist. Also ich glaube, das ist... Auf der anderen Seite wäre das nichts für mich, glaube ich. Aber ne, so ist es ganz, ganz nett. Ja, das ist mal eine andere Erfahrung. Ne? Ja. Ja, also abseits der schlechten Nachrichten, wenn ich jetzt mal ins Jahr 2016 zurückblicke, hat mein Jahr angefangen mit einem Highlight abseits der Pen-and-Paper-Szene mit einem Spiel, das eigentlich schon 2015 erschienen ist, das ich aber 2016 erst gespielt habe. Nämlich, das auch schon in diversen Podcasts von mir erwähnte, The Witcher 3. Ja. Computer-Rollenspiel, das mich ein bisschen zwiegespalten zurückgelassen hat. Denn von der dargestellten Welt und die Quests, die man da machen kann, das ist alles total prima, auch alles so gut inszeniert. Es gibt Leute, die Witcher 3 gespielt haben. Wenn ich jetzt sage, die Quest des Barons, die werden sicherlich sofort wissen, was ich meine. Das ist also eine der... Das Schlimme ist sogar, ich weiß es. Im Ernst jetzt? Ach, guck an. So Pi mal Daumen jedenfalls, weil unsere Star-Wars-Runde zwischenzeitlich alle, fast alle mal Witcher 3 gespielt haben und dann sehr begeistert davon auch waren. Ja, also das, also questtechnisch, was sie da für Ideen reingestopft haben, also das sucht echt in dem Bereich in den letzten Jahren seinesgleichen. Also das gab es nicht so in der Form. Die großen Kritikpunkte waren, wenn ich mich recht erinnere, dass man da unheimlich viel Zeit versenken muss, wenn man durch will jedenfalls. Jein. Also wenn man jetzt stringent der Hauptgeschichte folgt, ist es jetzt gar nicht so wahnsinnig viel verglichen daran. Aber die Welt ist halt riesengroß. Ja. Und sie ist vollgestopft von A bis Z. Ja. Und der andere Kritikpunkt, oder der andere Punkt jedenfalls, nicht unbedingt als Kritik, dass man im Prinzip das Buch gelesen haben sollte. Weiß nicht, wie siehst du das? Du hast sie, glaube ich, gelesen. Ich habe sie alle gelesen, ja. Na, ist jetzt schwer zu sagen. Also schaden kann es sicherlich nicht, weil die Charaktere werden jetzt so werden ja gar nicht vorgestellt. Ja, genau. Also sie sind halt da. Ne? Und wenn die Namen genannt werden, klar, dann macht es natürlich bei den Leser der Romane sofort Klick. Jeder andere steht erstmal wie eine große Frage. Irgendwie einer der Spiele, die es nicht gelesen hat, dann irgendwie so eine Frage, der wusste mit irgendwas nichts anzufangen und dachte, ja, okay, du hast ja die Romane nicht gelesen, das ist dann eigentlich so und so. Ja, weiß ich nicht, wie wichtig das da ist. Ja, also man sollte aber auf jeden Fall mindestens den zweiten Teil gespielt haben. Weil der direkt anschließt an den anderen. Also, ich kann zumindest sagen, dass es sich lohnt. Die Romane kenne ich zwar im Gegenteil leider nicht alle, aber die Kurzgeschichten waren jedenfalls toll. Ja, und die Romane sind auch alle super durch die Bank. Ja. Ja, ist so eine Art moderne Sword and Sorcery, finde ich. Ja, ist auch. Ja. Definitiv. Kann man auch nicht anders sagen. Ist halt so. Ja, also die größten Kritikpunkte, die mich immer mal wieder vom Spielen abgebracht haben, deswegen habe ich auch so furchtbar lange gebraucht, inklusive des ersten Add-ons, Heart of Stone. Die Spielmechanismen sind immer dieselben. Leider. Ja. Also es gibt halt ganz furchtbar viele, ich nenne es jetzt mal Detektiv-Quests. Da musst du halt irgendwelchen Spuren nachgehen, die in den Wald führen oder durch Straßen, durch Gassen führen. Und das sind immer halt dieselben Elemente. Ja. Die Quests an sich sind zwar alle toll, die Geschichten drumherum super, aber die Mechanismen sind immer alle gleich. Und das nutzt sich nach einer Zeit sehr schnell ab. Und es gibt furchtbar viele Zwischensequenzen, sodass du immer wieder rausgerissen wirst aus deinem Spielfluss. Ja. Und du kannst erstmal wieder Trost den Kopf auf die Hand legen und erstmal diversen selbst ablaufenden Szenen dazu angucken. Das erinnert mich lustigerweise an das Witcher-Brettspiel. Das habe ich mir während des Jahres auch geleistet, auch getestet. Da hast du halt auch so eine Detektivmechanik, erinnert fast so ein bisschen an Eldritch Horror oder so. Bloß du spielst halt nur nicht, ja, so eigentlich nicht kooperativ. Hast so Quests, die du erledigen musst, dazu musst du Hinweismarker sammeln, verschiedenen Farben, gibt halt Kampfquests, aber auch andere Quests, musst die Marker sammeln, spielst so ein bisschen nebeneinander her, wenig Interaktion, wobei es gibt eine, dass man halt, wenn man sich mit einem anderen Charakter trifft, der hat immer eine Quest dabei, wo man auch einen Teil erfüllen kann und dadurch Siegpunkte bekommt, er aber auch ein paar. Ich finde es nicht schlecht, das Spiel. Manche mögen das auch ziemlich sehr, sehr gern, aber vielen anderen fehlt halt die Interaktion zwischen den Charakteren. Mhm. Ja, also ich habe es nur ein, zwei Mal gespielt, deswegen kann ich da nicht so viel zu sagen, aber das mit dem immer gleichen Mechanik, das fühlte mich jetzt gerade daran. Ja, das ist leider für dich auch einer der wirklich ganz, ganz großen Schwächen bei dem Spiel. Wenn man das nicht vorher einstellt, gibt es auch immer ganz viel Hilfestellungen. Du rennst also durch die Welt und wenn du halt eine bestimmte Quest markiert hast, die du jetzt gerade machen willst, dann zeigt dir auch der Kompass, der immer angezeigt ist, auch mal automatisch dann halt an, wo du das findest. Ja. Lässt sich zwar alles abstellen, Gott sei Dank, dass es halt ein bisschen schwieriger wird, dass du selber dann schon gucken musst, wo jetzt was ist. Aber wenn man das halt nicht macht, also finde ich das furchtbar langweilig. Also nutzt sich der Effekt furchtbar schnell ab. Aber ansonsten inhaltlich, von der Geschichte her, von der Grafik her, man kann in der Welt echt versinken. Mir hat es dahingehend wiederum gefallen. Also die Quests haben das gut rausgerissen, das alles. Und es ist ja vor etlichen Monaten, ich glaube im Mai, April oder Mai, das letzte Add-on erschienen, Blood and Wine, das ja offiziell dann die Geralt-Saga dahingehend abschließt. Blut und Wein. Ja. Richtig, vielleicht dürfen sie es nicht Nutten und Koks nennen, weiß ich nicht. Jetzt ist es halt jetzt Blut und Wein. Ja, allerdings brauche ich erstmal, also ich konnte mich nicht aufraffen. Ich habe das Spiel vor Erscheinen des letzten Addons durchgespielt. Und das ist ja nun auch schon deutlich mehr als ein halbes Jahr her und ich konnte mich jetzt auch noch nicht durchringen, das mal wieder anzufangen. Man kann natürlich noch nur das Add-on spielen, das geht halt auch, aber das geht nicht. Wenn, dann muss ich das ganze Spiel nochmal komplett durchackern. Sowas kann ich überhaupt nicht. Und das wären also mit Muss 200 Stunden oder mehr, die man da drin versenkt. Das kriege ich jetzt. wo du vorhin Beyond the Wall in die Ferne gesagt hast, das habe ich natürlich auch schon zumindest zum Teil durchgearbeitet. Es gibt ja auch neben dem Buch selber noch den System Matters System Podcast zu Beyond the Wall, der auch immer viel Infos bringt. Ja, auf jeden Fall in die Ferne, genau. Kostet ja quasi das gleiche wie das Grundset und erweitert das Ganze um eine Sandbox, die aber von der Gruppe mitgestaltet wird. Das heißt, reihum darf jeder entweder was auswürfeln und dann gestalten oder auch etwas freier gestalten, kann dann sagen, in welche Richtung das liegen soll, in welche Entfernung, ob er davon gehört hat, ob er davon gelesen hat, das entscheidet halt, die Sache ist die, das, was er weiß, muss nicht unbedingt die Wahrheit oder muss nicht unbedingt alles sein. Mhm. Und der Spieler, der macht dann für ihn eine Probe auf, wenn er das gelesen hat, vermutlich auf Intelligenz, wenn er das gehört hat, auf Weisheit vermutlich. Naja, so gibt es dann halt, ne? Und dann, wenn es um 10 unterboten ist, dann spricht das der Wahrheit. Und wenn nicht, dann umso abweichender ist das, was stimmt. Das ist natürlich ein netter Mechanismus, um da noch einen Twist reinzubringen oder halt auch dem Ganzen eine übergeordnete Story zu geben. Ja, man darf natürlich auch als Spieler da ein paar Orte, Nebenschauplätze platzieren. Es werden noch sogenannte Gefahren installiert. Das kann zum Beispiel die große Stadt könnte eine Gefahr sein. Das heißt, ein anderes Reich, was oder auch eine Stadt, die sozusagen nach und nach expandieren will, die ihr Umland dem Königreich, ihrem eigenen Königreich hinzufügen will, zum Beispiel. Und das könnte aber auch, was gab es noch, der Graue Prinz, auch ganz nett. Das ist quasi so eine, ich stelle mir das so ein bisschen wie von Stephen King S vor, also so eine lose Gestalt in Kindertagen, die man in Träumen hatte, die jetzt durch irgendwelche Traumtore sozusagen wiederkehrt. Das wird dann so ein bisschen abgefahrener. Oder halt ganz klassisch der Drache, der erwacht. Ja, und dann gibt es eine Gefahrenrate und wann das mit der Spielwelt interagiert, wann die Charaktere darauf stoßen. Also das ist auf jeden Fall sehr gut gemacht, um mit einer Sandbox, das Problem ist, wenn man sie komplett selber macht als Spielleiter, ist ja, dass man sehr viel Arbeit hat. Und dass dieser kreative Prozess wird halt von allen angeregt, sage ich mal. Und so, dass der Spieler das zumindest deutlich weniger Arbeit hat, wird auch dazu angeregt, dass dann die Spieler sagen, da möchten wir beim nächsten Mal das und das erforschen, sodass man das stückchenweise vorbereiten kann. Ja, also gefällt mir sehr, sehr gut. Möchte ich auch unbedingt mal was mitmachen. Mhm. Hatte auch überlegt, ob ich statt dem Abenteuer vielleicht mal sowas mache, aber das ist im Prinzip das für einen ganzen Spielabend vorgesehen. Ja, bin dabei. Hab Zeit. Ja, mache ich bestimmt auch mal. Was? So, dann würde ich sagen, sollten wir erstmal auswürfeln. Preise. Ah, ja, haben wir ja auch noch. Genau, Gott, da ist der W30. Hier ist meine Planung. Ja. Es gibt wieder mal... Wie viele Leute können denn dasselbe würfeln, dasselbe gewinnen? Weil ich würfle, ja. Es gibt einer, der hat zwei Sachen eingereicht. Es gibt einen, der hat drei Sachen eingereicht. Außerdem haben wir 6 Preise bei 29 Leuten. Das ist ja der Schnellstarterpreis, also sprich der zu Nikolaus vergeben wird. Also ja. Oder zumindest zu Nikolaus. Alle, die bis Nikolaus eingesandt haben, kriegen was. Ein bisschen langsamer sind wir beim Podcasten doch. Ja, mal lange Pause dazwischen. Ja. Ja, na gut. Und ist so viel später ist auch nicht, aber... Wir haben es jedenfalls nicht am gleichen Wochenende geschafft. Jawohl, wir haben 6 Beiträge zu Auf dem Sprung, 4 Beiträge zum Dschungel, 4 Beiträge im Spukhaus, 4 Beiträge zum Stichpunkt vor Urzeiten und 11 Beiträge zur Wüste. Mhm. Insgesamt 29 Beiträge, das heißt, ab einer 30 musst du rerollen. Ja. So, ich habe mir die Beiträge hier sortiert nach den Kategorien und hier quasi welche das ist und dann muss ich halt nur nachgucken. Was weiß ich, wenn du jetzt die, sag ich mal, 12 würfelst, gucke ich, dass im Spukhaus, die fängt bei 11 an, wäre der zweite Beitrag bei im Spukhaus. Ach so, machst du das, okay. Genau, hätte ich jetzt noch genauer rausschreiben können, aber ich dachte, das muss hinreichen. Ja. Ja. Gut, also der erste Preis, ich stelle mal kurz vor, ist ein Ultima Ratio Paket. Das ist ja das Science-Fiction-Rollenspiel, was quasi im Heftformat erscheint. Das heißt, die kosten als PDF 10 Euro, als Heft 13 Euro oder auch 12,95 Euro. Oh Gott, das und ist ja sind immer so zwischen 40 und 60 Seiten dick, vollfarbig. Ja, Ultima Ratio selbst, das System ist ein W4-System. Ja, das System hat mich nicht so begeistert, aber was mich wirklich gefesselt hat und was wirklich richtig gut ist, ist, das ist der Hintergrund. Und der ist wirklich gut geschrieben, auch über die Bände hinweg. Hm. Es ist halt, also viele oder manche Rezensenten haben so ein Problem, dass natürlich auf 40 oder 60 Seiten passt nicht so viel rein. Logisch. Es ist halt kein 300-Seiten-Setting, aber genau das mag ich ja so. Das ist halt so, die wichtigen Aspekte sind beschrieben, also das so umrum, die Atmosphäre ist das halt die Atmosphäre von sag ich mal, sehr viel Online-Überwachung, Überwachungsstaat spielt da mit rein. Mhm. Also so auch viel Cyberpunk. Mit Auda gibt es halt quasi eine ganze Welt, die sich dem Thema so ein bisschen widmet. Man hat aber auch halt Erforschung, Expansion, neue Völker, so eine Art, ja, mit anderen Völkern interagieren, Föderation. Es gibt irgendwie so ein kriegerisches, insektenartiges Volk. Das letzte, was jetzt erschienen ist, ist der Band Protagonisten. Und da sind auch 5 neue Völker drin. Und jede Völkerbeschreibung auf 2 Seiten hat sich so richtig schön runtergelesen. Also, ja, interessantes Volk, hat interessante Aspekte, die ich so noch nicht kenne, auch wenn ich also nicht, Star Trek drauf und runter... Ja, genau. Und das finde ich richtig gut. Also, ja. Zum Beispiel Christoph Weiß hat es ja letztes Jahr gewonnen. Und, also sprich Waylander, der für Old Slayhand viel schreibt. Der war auch sehr, sehr davon angetan. Ja. Ja, gucken wir mal, was das denn dieses Jahr kriegt. Ich glaube, insgesamt gibt es 3 Pakete. Einer auf jeden Fall im Schnellstart. Du darfst den Würfel bedienen. Ich mache das mal hier gleich bei dir, weil ich glaube, das... Ja. Na, guck mal. Siehst du? Gleich die 12. Ja. Wie von dir schon angekündigt. Ich habe hohen Respekt vor dir. Ich gucke mal kurz, wer das ist. Das ist also im Spukhaus das zweite. Das ist Marcel Streck. Streeck, Doppel-E, aber auch so Streeck wahrscheinlich. Genau. Nee. Ich guck mal ganz kurz rein, für welches System er geschrieben hat. Ich glaube, das war aber. War das so Infected? Ja, so, zum zweiten Preis. Mhm. Ja, bevor du würfelst, ich darf ihn noch kurz vorstellen. Nein. Oder auch lang vorstellen. Darfst du auch noch, ob ich ihn kurz oder lang vorstelle? Das Ach so. Das muss ich auswürfeln. Ist ein Beitrag zum Rollenspiel Infected, welches ja gerade auch bei Jägernet als Apokalypse, als Zombie-Apokalypse, welcher einen kleinen Podcast zumacht. Hatte vorher einen Cthulhu-Podcast, da ist die Gruppe. jedenfalls musste sie ein neues Rollenspiel anfangen. Und jetzt spielen sie gerade Infected aus Australien, ein gekickstartetes Spiel um die Zombie-Apokalypse. Die Grafiken sind sehr nett, gibt einen kostenlosen Schnellstarter dafür. Fand ich ganz cool. Ja, dann würfel mal. Finsterlein wollte ich vorstellen, ja. Das ist erstmal der Preis vorstellen, ja. Genau. Das Steampunk-Rollenspiel aus Österreich. Finsterland im Eigenverlag verlegt. Die gibt mittlerweile 3 Quellenbücher, ein dickeres Abenteuer. In den Quellenbüchern, die sind ganz hervorragend, weil die unheimlich viele Abenteuerideen haben und das immer so häufig in einem oder zwei Sätzen geschrieben ist. Das heißt, das letzte Quellenbuch hatte, glaube ich, über 100 Abenteuer-Plothooks und die auch alle, oder vielleicht nicht alle, aber davon, sage ich mal, viele richtig gut waren. Ja, das kenne ich, wo du es gerade erwähnst. Ich weiß noch nicht, ob das jetzt direkt im Regelwerk drin war oder in irgendeinem anderen. Das kenne ich auch in ähnlicher Form von Shadowrun. Da gab es auch diese Kurzabenteuer. Ja, das ist Asphalt-Dschungel, was du gerade meinst. Ja. Da gibt es so ganz, da gibt es so gesammelt Plothooks. Ich nehme jedenfalls an, dass du das meinst. Ja, genau. Genau. Und da gibt es halt so eine Anleitung, wie du das selbst halt machen kannst. Ja. Weil da hatte ich nämlich mal auch ganz, als ich Shadowrun geleitet hatte, damals, lang ist es her, mich auch daran orientiert und ganz viel Kurzabenteuer. Das war die Asphalt-Dschungel, was du meinst, ja, das ist auch ein schönes Werk. Ja, bei Finsterland beim dritten Quellenbuch auf jeden Fall, da sind dann auch noch ganz viele One-Page-Abenteuer drin und kürzere Abenteuer. Das war echt beeindruckend, was da an Ideen und eingeflossen ist. Es hat halt auch so eine schöne österreichische Note. Wiener Schmäh. Ja, und nicht nur von der Sprache, auch von der Art her. Das ist echt faszinierend. Also ich finde das auch ganz toll. Ja, gucken wir mal an, wen das geht. Ja. Die 30, die 12, ein Reroll und die 1. Ja. Wenn dann. Oh, das heißt, wir sind in der Kategorie auf dem Sprung. So. Und die 1 ist der Ackerknecht. Der spielt, soweit ich weiß, viel DSA und Splittermond. Insofern würde ich mal fast vermuten, dass es ein Splittermond-Abenteuer ist. Dann darf er sich jetzt in die Finsterlande zurückziehen. Es ist ein. Südarkuri, das ist Splittermond. Und das ist eine sehr coole Mini-Hex-Troll-Karte. Ich glaube, das ist ein Feenpfad. Wenn ich das so weit richtig im. Hatte mir das schon angeguckt. Du musst dann vom einen Ende zum anderen, weil du kannst auch in Splittermond gibt es auch diese Tore, die du durchreisen kannst. Und ich glaube, das ist so ein Feenpfad oder so. Okay. Finde ich für ein One-Page, das ist eigentlich eine coole Idee, so umzusetzen. Gut. Ja, herzlichen Glückwunsch. Der nächste Platz. Ja. Platz. Preis. Preis, Platz, Erdenstern. So, Erdenstern, jawohl. Rollenspielmusik. Welche CD es ist, weiß ich selber nicht. Es ist nämlich eine signierte Überraschungs-CD. Oh. Aber zumindest, da ich die fast alle habe, oder ich glaube, ich habe sogar alle, ich habe da die Urban Files für Dresden Files nämlich neulich gekauft und damit wahrscheinlich früher als alle Kickstarter gehabt. Das nur am Rande. Das konntest du dir nicht verkneifen, ne? Richtig. Und das auch noch zu einem um 5 Cent günstigeren Preis. Jedenfalls, die eigentlich immer durchgängig gute Musik für Rollenspiele. Ich höre sie auch relativ gern zum Lesen. Wenn ich hier so einen Leseabend mache, ja, oder gerade abends so, ja, das würde ich eigentlich mal wieder machen. Ich höre nicht letzte Zeit im Hörspiel zum Lesen, schlafe dann so schnell ein. Vielleicht hilft da mal wieder so erstmal eine Erdstern-CD hören und dann das Hörspiel anlegen, ja, und dann einschlafen. Gut, an wen geht sie denn? Du kannst ja alternativ auch eine Rotting Christ CD anhören und dann die ganze Nacht wach liegen, so wie ich. So, an die Nummer 29. Ja, der Letzte der Wüste. Den letzten beißen hier nicht die Hunde, sondern das die Wüste. Freut mich auch. Das ist Sarah Gode mit einem Dungeon Slayers Beitrag. Die Username Agonira. Ah, so. Die sehr fleißig beim Winter-OPC Kalender. Beim Dungeon Slayers Kalender ist und quasi eine komplette ein komplettes Volk erschaffen hat mit den Sturmelfen und darum das ist eine Insel, die nicht zwingend auf Kaera liegt, sondern durch einen Dimensionsspalt getrennt ist. Man steht aber in Verbindung mit Kaera und also man kann sie auch woanders ansiedeln ohne Probleme. Hat diese Insel ausgearbeitet, dann die Stadt dafür und insgesamt 4 Abenteuer geschrieben. Unter anderem ich, aber auch der Siku hatten, als auch der Blackerratz, hatten dann sozusagen das Lektorat gemeinsam gemacht, sondern waren so ein bisschen Ideengeber. Sind auch ein paar coole Ideen eingeflossen von uns und ist glaube ich sehr rund, also ist glaube ich auch die fleißigste im Adventskalender gewesen. Und ja, ich weiß, dass die beiden helfen auch noch beim Lektorat für die Sachen, die sie für den Kalender macht, die sie für den Winter-OPC macht. Da halte ich mich natürlich raus. Ja, insofern, das freut mich natürlich. Ja. Da trifft es nicht die Falsche. Ich vermute auch, dass sie ganz gerne Musik hört. Okay, gucken wir mal. Wenn dann spätestens jetzt. Der 4. Preis ist ein Wolsung-Schnellstarter. Wolsung, ebenfalls ein Steampunk-Rollenspiel, aus Polen stammt. Gibt es auch ein riesiges Skirmish für, also ich glaube, daher kommt das sogar im Original. Gibt es auf jeden Fall auch ein Rollenspiel für und das übersetzt die Redaktion Fantastik. Ich glaube, der Trailer, den wir hier, also Schnellstarter oder Trailer heißt er, glaube ich, den wir hier verlosen, der liegt ja auch, der lag dem letztjährigen GAT bei. Immer ein Exemplar. Man kostet aber auch, wenn du den kaufst, ich habe ihn euch für 8 Euro oder 10 Euro erworben. Das ist also ein schöner. Kann man mal in die Welt blicken, wie es denn da abgehen wird. Ja, ich hoffe, das Hauptbuch ist auch bald fertig. Ich drücke die Daumen. Ist auch mal super, dass die, wenn man anfragt, ob die einen Preis für uns übrig haben, sind die mal recht fix dabei. Noch einen, die ihn direkt an uns verschicken. Da würfeln wir aus, wer den kriegt. So, darüber darf sich freuen. Die Nummer 7. Jawohl, das Dschungel. Ist der erste im Dschungel. Letzte in der Wüste, erst im Dschungel, ist Jonathan Friebel. Ja, der ist auf jeden Fall ein Winter-OPC-Dauergast. Und war, glaube ich, ich weiß gar nicht, ob er erster oder zweiter beim Savage Worlds Klappentext-Wettbewerb war. Bin ich mir nicht ganz sicher. Hat ein Echsen-Tempel eingereicht für 1889. Space 1889. Space, ja. Sieht vom Layout aus auch sehr gut aus. Wenn ich nicht schon, würde ich prinzipiell sagen, könnte sogar weit vorne beim Layout-Preis sein. Oh ja, definitiv. Aber ich habe schon ein paar andere Sachen gesehen, dass er wahrscheinlich hinter den Top-Plätzen wahrscheinlich zurückbleibt, wäre jetzt so mein Tipp. Okay. Obwohl, da ich einer der mit Juroren zumindest beim Design bin, gibt noch zwei, drei Sachen, die mir die ich noch cooler fand, auf jeden Fall. Ja, aber das sieht schon nicht schlecht aus. So, fünfter Preis. Ein Mephisto-Jahresabo, genau, Mephisto. Die einzige überlebende Rollenspielzeitschrift. Das gibt es immer noch und in letzter Zeit sogar vermehrt. Ein Jahresabo, ich weiß nicht genau, was ein Jahresabo ist. Vielleicht eine Ausgabe. Genau, es können ein oder zwei Ausgaben sein. Das normale Abo geht über vier Ausgaben. Ja, da muss man sich dann überraschen lassen. Ja, quartalsweise vielleicht, oder? Kann ja sein. Ja, es erscheint ja nicht mehr quartalsweise, aber es erscheint halt ein, zwei Ausgaben im Jahr, manchmal sogar vielleicht drei. Ich freue mich immer, wenn ein bei mir ankommt, sind immer zwei, drei Abenteuer drin. Preis ist auch immer fair. Ich glaube, 6 Euro kostet die. Kann ich nur empfehlen, die Szenen noch ein bisschen zu supporten. Stehen auch immer so interessante Randnews drin über Brettspiele, über Romane, wo man vielleicht nicht so tief drin ist. Ja, gucken wir mal, wer die kriegt. Ja. So, die Nummer 13. Oh, nach der 12. Im Spukhaus nochmal. Ja. Und im Spukhaus die 13 ist auch ein alter Bekannter. Du darfst an der Stelle auch ruhig positiv anmerken, dass ich noch keine Zahl doppelt gewürfelt habe. Bislang. Ja, diesmal gibt es auch nichts Gelegenheit. Aber es kommt, beim letzten kommt das noch. Soll ich fünfmal würfeln? Stefan Bushofen mit Grimmens Spukhaus. Das ist auch bekannt als Wisp und damit der Autor von Gamma Slayers. Ja. Das ist auf jeden Fall mal bedruckt. Okay. Da bin ich mal gespannt, was das ist. Das habe ich auf jeden Fall noch nicht gelesen. Ein Typ-Rollenspielkonzept. Ah ja, Typ-Rollenspielkonzept. Ja, also ich glaube, es ist ein Mini-Rollenspiel für im Spukhaus. Ah. Also, wie gesagt, en Detail kann ich dir noch nichts dazu sagen. Wenn es siegen sollte, können wir es bestimmt auch vorstellen. Okay. Ja, und als letztes von Ulysses ein Vampire V20 PDF-Regelwerk. Wer die World of Darkness mag, wird sich einige Bits an den Kopf werfen können. Ja. Und auch wer sie nicht mag, wird sie bekommen. Nämlich die Nummer 13. Ja, Riro, das ist der erste Riro. Also sie noch 5 werden. 4. Die 4, oh gut. Die haben wir euch. Ich bin enttäuscht. Mit 2 Riros. So, das wäre nochmal auf dem Sprung. Du kannst gleich noch was zu den Kategorien sagen. Auch ein alter Bekannter, gut. Das liegt wahrscheinlich daran, dass hier fast alles alt ist. Wollte ich gerade also sagen. Das stimmt gar nicht. Zum Beispiel Agonira zum Beispiel macht zum ersten Mal mit. Oder der Marcel Streck sagt mir auch noch nichts. Aber es sind natürlich viele alte Bekannte, aber auch viele neue Namen. Also sehr, sehr schöne Mischung auf jeden Fall wieder. Mhm. Ja, Markus Sauerbrei. Auch naja. Mittlerweile sehr bei Fate verhaftet. Macht ja heißt das Edge Runner? Ja, macht aber eine Fate-Version von Shadowrun auf dem Sprung. Das war das nicht sogar für. Beschreibt eine Art Shadowrun mit den Regeln von Fate Core schnell zu realisieren. Runner auf dem Sprung. Oh ja, okay. Das geht also auch was für Fate in Shadowrun-Thematik. Hätte ich jetzt bei ihm fast erwartet. So, jawohl. Dann haben wir alle Preise untergebracht. Ja, herzlichen Glückwunsch den Gewinnern. Jawohl. Ende des ersten Teils.